Erster, ich kam in meinen Garten, meine Braut. Ich pflückte Balsam und gute Düfte. Ich aß Honig und trank Wein und Milch. Esst, trinkt und seid fröhlich, meine Lieben. Zweiter, ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Mein Geliebter klopft an die Tür. Er sagt, mach mir auf, meine Freundin. Mein Kopf ist nass vom Tau. Meine Haare sind nass von der Nacht. Dritter, ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Vierter, mein Geliebter steckte seine Hand durch das Fenster. Da wurde mein Herz sehr bewegt wegen ihm. Fünfter, ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Meine Hände tropften von Balsam. Meine Finger hatten flüssigen Balsam auf den Griffen des Riegels. Sechster, ich öffnete meinem Geliebten. Aber er war weggegangen und verschwunden. Ich konnte kaum atmen, als er sprach. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, aber er antwortete mir nicht. Siebter, die Wächter in der Stadt fanden mich. Sie schlugen mich und verletzten mich. Die Wächter der Mauern nahmen meinen Schleier weg. Achter, ich bitte euch, ihr Frauen von Jerusalem. Wenn ihr meinen Geliebten findet, was sagt ihr ihm? Sagt ihm, dass ich krank bin vor Liebe. Neunter, was ist dein Geliebter besser als andere Geliebte? Du bist die schönste Frau. Was ist dein Geliebter besser als andere Geliebte, dass du uns so bittest? Zehnter, mein Geliebter ist sehr hell und rot. Er ist der beste von 10.000 Männern. Elftes, sein Kopf ist wie feines Gold. Seine Locken sind wie Ranken. Sie sind schwarz wie ein Rabe. Zwölfter, seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Sie sind wie in Milch gebadet. Sie sind schön eingefasst. Dreizehnter, seine Wangen sind wie Beete mit Balsam. Dort wachsen Gewürze. Seine Lippen sind wie Lilien. Von ihnen tropft flüssige Myrrhe. Vierzehnter, seine Hände sind wie goldene Rollen. Sie sind mit Tarsisstein verziert. Sein Körper ist wie ein Kunstwerk aus Elfenbein. Er ist mit Saphiren bedeckt. Fünfzehnter, seine Beine sind wie Säulen aus Marmor. Sie stehen auf Füßen aus feinem Gold. Er sieht aus wie der Libanon. Er ist besonders schön wie Zedern. Sechzehntes, sein Mund ist sehr süß. Er ist ganz liebenswürdig. Das ist mein Geliebter und mein Freund, ihr Frauen von Jerusalem.